Das Institut für internationale Fragen der DVRK veröffentlichte am 15. März das Weißbuch über die Menschenrechte in den USA 2016. Darin hieß es, die USA, der gemeinste Verbrecher gegen die Menschheit in der Geschichte, problematisieren die Menschenrechtslage in anderen Ländern und beschäftigen sich eigenmächtig mit der Einmischung, als ob sie internationaler Menschenrechtsrichter werden. Sie verschließen vor der elenden Menschenrechtslage im Inland, die die Empörung aller Menschen erregt, die Augen, bekritteln die Menschenrechtslage in anderen Ländern und machen damit aus Schwarz-Weiß. Das ist eine grobe Verdrehung der wahren Menschenrechte und eine unverzeihliche Herausforderung gegen die internationale Gerechtigkeit und das Gewissen. Das Weißbuch enthält folgende Untertitel. Punkt 1. Der volksfeindliche Charakter der politischen Gesellschaftsordnung der USA, der an der Wahl mit großem Geldaufwand zu erkennen ist. Punkt 2. Die Menschenrechtswüste, wo kein elementares Recht des Menschen gewährleistet wird. Punkt 3. Der schlimmste mörderische Königreich, wo der Amoklauf herrscht. Und Punkt 4. Die konstitutionelle Rassendiskriminierung für die Vernichtung fremder Menschenrasse. Darin wurden die Menschenrechtsverletzungen im Vorjahr und die schlimme Menschenrechtslage in den USA, wo allerlei Ungerechtigkeit, Rechtslosigkeit und soziale Übel herrschen, angeprangert. Im Weißbuch wurde unterstrichen, dass die gerechte Weltöffentlichkeit den bösartigen Charakter der USA, der größten Menschenrechtswüste und des schwersten Menschenrechtsverletzers in der Welt und das Wesen ihrer betrügerischen Propaganda für Menschenrechte genau einsehen und die Stimme der Verurteilung erheben sollte.